Erster König David wohnte jetzt in seinem Palast. Gott gab ihm Ruhe vor allen seinen Feinden. Zweiter David sprach zum Propheten Nathan. Er sagte, ich wohne in einem Haus aus Holz. Aber Gottes Kiste ist nur in einem Zelt. Dritter Nathan sagte zum König, tu alles, was du planst. Gott ist mit dir. Vierter aber in der Nacht sprach Gott zu Nathan. Fünfter Gott sagte, geh zu meinem Diener David. Frag ihn, willst du mir wirklich ein Haus bauen? Sechster, ich habe nie in einem Haus gewohnt. Ich bin mit Israel aus Ägypten gekommen. Ich wohnte immer in einem Zelt. Siebter, ich bin mit Israel überall hingegangen. Ich habe nie zu den Anführern gesagt, baut mir ein Haus aus Holz. Achter, sagt David, ich habe dich von den Schafen geholt. Du sollst der Chef über mein Volk Israel sein. Neunter, ich war immer bei dir. Ich habe deine Feinde besiegt. Ich mache deinen Namen sehr groß auf der Erde. Zehnter, ich gebe meinem Volk Israel einen festen Platz. Sie sollen dort sicher wohnen. Böse Menschen sollen sie nicht mehr quälen. Elfter, ich gebe dir Ruhe vor allen Feinden. Ich sage dir, ich baue dir ein Haus. Zwölfter, wenn du stirbst, kommt dein Sohn nach dir. Er wird der neue König sein. Ich mache sein Reich stark. Dreizehnter, er wird ein Haus für meinen Namen bauen. Sein Thron wird für immer bleiben. Vierzehnter, ich werde wie ein Vater für ihn sein. Er wird wie ein Sohn für mich sein. Wenn er Fehler macht, strafe ich ihn. Fünfzehnter, aber ich bleibe gut zu ihm. Ich nehme meine Liebe nicht weg. Bei Saul habe ich das getan. Sechzehnter, deine Familie wird für immer bleiben. Dein Thron steht für alle Zeiten fest. Siebzehnter, Nathan erzählte David alle diese Worte. Er sagte ihm alles genauso. Achtzehnter, David ging zu Gott und setzte sich hin. Er fragte, wer bin ich, Herr Gott? Warum bist du so gut zu mir? Neunzehnter, das war dir noch nicht genug. Du hast auch über meine Familie in der Zukunft gesprochen. Du bist groß, Herr Gott. Zwanzigster, was soll ich noch sagen? Du kennst mich, Herr Gott. Einundzwanzigster, du tust diese großen Dinge für mich. Du hast es so gewollt. Du zeigst mir deine Herrlichkeit. 22. Du bist sehr groß, Herr Gott. Es gibt keinen Gott wie dich. Wir haben es selbst gehört. 23. Welches Volk ist wie Israel? Du hast sie gerettet. Du hast andere Völker vertrieben. Du hast Wunder getan. 24. Du hast Israel zu deinem Volk gemacht. Das gilt für immer. Du, Gott, bist ihr Gott. 25. Herr Gott, halte dein Versprechen. Tu das, was du über meine Familie gesagt hast. 26. Dann wird dein Name für immer groß sein. Die Menschen sagen, Gott ist der Herr über Israel. Meine Familie bleibt vor dir. 27. Du hast es mir gesagt. Du willst mir ein Haus bauen. Darum traue ich mich zu beten. 28. Herr Gott, du bist der wahre Gott. Deine Worte sind wahr. Du hast mir Gutes versprochen. 29. Bitte segne jetzt meine Familie. Sie soll für immer vor dir bleiben. Dein Segen bleibt ewig.